heißen Winterwald. Schnee und Eis hört man knistern, weil wir leicht nur noch flüstern. Wir fühlen uns ganz wie Gretel und Hans, wandern wir im weißen Winterwald. Leise, leise fallen weiße Flocken und ein Reh tritt aus dem Wald heraus. Braune Augen blicken ganz erschrocken. Ist dir der Wald zu kalt, komm mit nach Haus. Am Kamin ist ein Plätzchen, das gehört unserem Kätzchen. Es teilt es mit dir, dann wandern wir vier morgen durch den weißen Winterwald. Wir vier morgen durch den weißen.